Der Neuschenhof in Schwitzing bei Riedering im Chiemgau. Von hier stammen rund 20 Generationen oder rund 2500 Nachkommen mit Familiennamen Neuschel ab. Die Chiemgauer Neuschel-Stammlinien, sie alle führen zurück bis ins Jahr 1434, nach Schwitzing. Bis heute ist es der Neuschelhof, obwohl sich die Besitzer schon 400 Jahre anders schreiben, wie auch der heutige, Andreas Schauer. Wenn ein Fußgänger sagt, ich bin der Neuschel. Das ist so. Wie wir denn so? Jetzt haben wir so seinen Namen.